Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Aufgrund verschiedenster Begebenheiten hatten wir uns ja vorgenommen, den Piranha zu besprechen. Dieser ist aus dem Jahre 1978 und den hat er für Roger Corman in so ungefähr 3 bis 4 Wochen, die Zahlen gehen auseinander, inszeniert mit angeblich 666.000 US-Dollar. Das erscheint mir unglaublich hoch für die Zeit für einen Corman-Film, aber das ist auch so ungefähr die Summe, die halt durchs Internet geht. Ob es nun stimmt, weiß ich nicht. Ja, er hatte vorher schon, also 10 Jahre vorher genau, die eben genannte Movie-Orgie gemacht. Es ist ja in dem Sinne kein Film, wo er Regie geführt hat, sondern hat er nur ganz viele Werbefilme und Trailer zusammengeschnitten. Übrigens alles ohne die Rechte davon zu haben. Nach Movie Orgie kam quasi der erste richtige Film, den er zusammen mit Alan Arkush für Corman gemacht hatte. Das war der Hollywood Boulevard. Auch das war ein Film, wo man sich eher die Action-Sequenzen aus ganz vielen anderen Filmen gegriffen hatte und darum dann eine ziemlich plumpe Geschichte, die aber extrem viel Charme hat, zurecht gestrickt. Was halt interessant ist und was sich auch durch die ganze Karriere von Joe Dante zog und vielleicht auch noch weiter zieht, ist halt das Mitwirken von einigen Darstellern. Da ist vor allen Dingen halt Dick Miller zu nennen, der halt erstmals in Hollywood Boulevard mitwirkte und dann auch in dem von uns besprochenen Piranha und dann auch in so gut wie fast allen Filmen bis zum Schluss immer als quasi lebender Running Gag dabei gewesen ist. In der Anfangszeit traf das Gleiche für auch Paul Bartel zu, bei Hollywood Boulevard mitgespielt oder Amazon Woman on the Moon oder auch Gremlins 2. Das Spannende ist, er hat selber 1975, also ein paar Jahre vor Piranha, noch bei Death Race 2000 die Regie geführt und das war wiederum einer der Filme, wo dann später bei Hollywood Boulevard die Action-Szenen rausgenommen worden sind und da sieht man mal, wie eng das ganze Corman'sche Universum auch zusammenhängt. Eine weitere wichtige Nebenrolle in Piranha ist die der Barbara Steele, die auch schon damals fast schon so eine gewisse Horror-Ikone mit einem gewissen Ruf in der Szene war, hatte, da sie in den 60er Jahren in Filmen wie Black Sunday, Die Stunde, wenn Dracula kommt, von Mario Bava mitgespielt hat, oder in Die Grube und das Pendel, von Corman selber inszeniert, ein Jahr später, 61 mitwirkte, oder halt auch im Castle of Blood oder Danza Macabra, der 63 von Antonio Margheriti und Sergio Corbucci gemeinsam inszeniert wurde. Und das Spannende, da schließt sich auch ein interessanter Kreis für uns, dass sie in 1999 eigentlich ihre Karriere auf Eis gelegt hatte, so ein bisschen, und erst so im letzten Jahrzehnt wieder einstieg und unter anderem in dem Butterfly Room mitgewirkt hatte. Das war der von Jonathan Zarantonello beigesteuerte Siegerfilm letztendlich beim letztjährigen Cinestrange. Und in diesem Film gibt es einen Cameo-Auftritt von Joe Dante als Taxifahrer. Also es ist wunderbar verwoben hier auf der Meta-Ebene. Genau, weitere bekannte Gesicht ist Kevin McCarthy, der vorher in beiden, sowohl in Don Siegels als auch in Philip Kaufmanns Invasion of the Body Snatchers mitgewirkt hat, 58 und 78 und dann auch in vielen späteren Joe Dante-Filmen. Inner Space, Matinee, Second Civil War und so weiter und so fort. Der Film stieß am Anfang bei den Universal Studios, die ja den Weißen Hai kurz vorher rausgebracht haben, auch gar nicht so viel gegen Liebe. Die haben sogar extrem dagegen gearbeitet und wollten das Ganze verhindern, weil sie es eigentlich als etwas zu dreiste Kopie des Weißen Hais auf der billigeren Ebene ansahen. Das ging dann halt so lange, bis Steven Spielberg den dann mal gesichtet hatte und eigentlich hoch erfreut vom Piranha gewesen ist, woraus sich dann ja später noch eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit entspann und diese letztendlich auch Joe Dante die Tür in das richtig große Hollywood weg von Roger Corman eröffnet hat. Denn wie die meisten vielleicht wissen, kam dann etwas später die Zusammenarbeit mit Spielberg, was die Twilight Zone antraf. Da hat er halt erstmal nur einen Teil des Films inszeniert, oder es war ja 4 Regisseure, 4 Filmteile. Und dann kam aber halt der große Durchbruch mit Gremlins im Jahre 84 und dann konnte man ihn schon ab da an als einen der Top-Regisseure der 80er Jahre zeichnen. Und worum es jetzt in Piranha eigentlich genau geht, das erklärt uns jetzt der Udo. Ganz so aufwendig ist die Geschichte ja nicht, aber trotzdem ist es wert, erzählt zu werden. Ja, ich möchte aber noch vorher noch mal zu der Sache mit den Kosten gehen, was ich auch neben der Sache von den Universal Studios im Internet gelesen habe, mal sehen, ob es stimmt, kann man ja immer nicht genau beurteilen, ist, dass Corman den Film ja viel schneller rausbringen wollte. Der Weiße Hai kam ja schon 75 und Piranha erst 3 Jahre später und das lag daran, weil er doch wohl sehr lange brauchte, um das Geld dafür zusammenzubekommen. Denn bis dann Piranha erschien, war ja dann auch schon das Sequel zu Der Weiße Hai rausgekommen. Also kurz bevor Piranha in die Kinos kam, kam ja schon Der Weiße Hai 2 heraus, der, wenn man jetzt mal ganz streng betrachtet, sehr viel mehr ein Plagiat ist vom ersten Teil als Piranha, der im Grunde genommen dieselbe Geschichte mit denselben Schauspielern nur sehr leicht variiert nochmal erzählt und eher einfallslos wirkt im Vergleich zum Piranha-Film. Man muss auch dazu sagen, dass am Weißen Hai 2 Spielberg auch überhaupt keine Karten hat und damit auch nichts mehr zu tun hatte und zu tun haben wollte. Also, um das mal einzuleiten, der Piranha-Film von Dante ist aus meiner Sicht deutlich besser als der zweite Teil von Der Weiße Hai. Die Story selber hat natürlich Ähnlichkeiten mit Jaws. Roger Corman hat selber den Film als Hommage an Jaws bezeichnet und das kann man durchaus ernst nehmen. Die Anfangsszene erinnert ja schon mal daran, da gibt es ein junges Pärchen, was Sex haben möchte bei Mondnacht und beim Wasser. Das Wasser ist in dem Fall nicht das große Meer, sondern ein Becken. Im Unterschied allerdings zum Spielberg gehen beide ins Wasser hinein, während bei Spielberg, also bei Jaws, ja der männliche Teil des Paares gar nicht mehr in der Lage ist, ins Wasser zu gehen, weil er so alkoholisiert ist, dass er schon am Strand zusammenbricht, was ihm im Endeffekt das Leben rettet. Bei Piranha gehen sie beide ins Becken mit einer weniger schönen Konsequenz. Jedenfalls ein paar Wochen später taucht dann Maggie McCone auf, die beauftragt wurde, die Vermissten zu suchen und die landete dann bei dem Paul Grogan und das sind zwei Figuren, die sind so im Spielbergsche Universum kaum vorstellbar, weil sie also entweder eher ein bisschen naiv blöd oder arg besoffen kaputt sind und die spielen die beiden Protagonisten in dem Film und sind extrem sympathisch, extrem aktionistisch, extrem uneffektiv, sind also quasi immer hinter den Piranhas hinterher und der weibliche Teil, also die Maggie McCone, ist im Endeffekt für die Katastrophe sogar zuständig, denn nachdem sie in diese Forschungsstation eingedrungen sind, weil sie ja dort das Mädchen, das Vermisste, vermutet, will sie das Wasser im Becken ablassen, schiebt einen Riegel rum und dann kommt ein alter Wissenschaftler, greift ihr in den Arm, aber leider zu spät und damit ist die Katastrophe, kurz die Piranhas, sind im Gange. Vielmehr muss man da im Grunde genommen zur Inhaltsstory nicht erzählen. Sie versuchen dann halt immer hinter den Piranhas quasi herzuschwimmen, werden dabei selber ganz ordentlich beschädigt und die bedrohen halt Stück für Stück eben die Umgebung. Was mir gut gefällt ist, das ist dieses komprimierte Spielraum, das heißt ein See, ein Flussarm. Das Ganze wird bei Dante einfach nicht so ernst, so schwer genommen, wie es im Weißen Hai ist. Hier gibt es alles, hier gibt es das Militär, hier gibt es die Polizei, die wollen natürlich verhindern, dass die irgendwie was erzählen, gar keine Frage. Die werden auch mal ins Gefängnis gesperrt, aber das hat alles nie dieses Gewicht, nie diese totale Ernsthaftigkeit, auch nie diese absolute Gefahr. Dadurch hält der Film immer eine gewisse Waage zwischen so einem gewissen lässigen, humorvollen Gestus und einer durchaus sehr, sehr ernsten Vorgehensweise der Piranhas. Denn die wiederum kennen umgekehrt gar keine Rücksicht. Also dagegen ist der Weiße Hai quasi harmlos. Der Weiße Hai hat ja nun mal nur ein Maul, das mag zwar riesig groß sein, aber die Anzahl der Opfer liegt doch weit unter dem Bodycount des Piranha-Films, der vor allen Dingen auch weder Hemmungen hat, dabei Kinder als Opfer zu nehmen. Gut, das gibt's in Jaws auch, das muss man dazu sagen. Also diese Art von doch sehr klaren Tabuverletzung auch zu damaligen Hollywood-Regeln haben beide Filme. Aber das ist in Piranha wird das alles deutlich, deutlich mehr noch ausgespielt. Sehr gut hat mir gefallen, diese Geräusche, mit denen sich die Fische ankündigen, die kaum zu sehen sind. Das sollte man auch alles so tricktechnisch nicht so ernst nehmen. Aber Geld gekostet. Bitte? Hätte noch mehr Geld. Ja, es hätte noch mehr Geld gekostet, dann wäre der Film wahrscheinlich erst 1994 rausgekommen. Jedenfalls, das Ganze hat einfach ist wie so eine Art direkter, dreckiger, lässiger, sich nicht allzu ernst nehmender Variante tatsächlich zum Weißen Hai, ohne den der Film nicht zu verstehen ist. Man muss das auch im Vergleich sehen. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen das Ganze mal im Vergleich zeigen. Es gab ja dann 1981 das offizielle Sequel zu Piranha. Das heißt Piranha Part 2, The Spawning, oder auf gut Deutsch Killer, fliegende Killer, Piranha 2, wobei das natürlich schon ein totaler Spoiler ist, der da im deutschen Titel drin ist, denn dass die fliegen können, das kommt im Film erst nach einer guten halben Stunde eigentlich raus, aber in dem Punkt waren die deutschen Verleiher ja noch nie besonders, wie soll ich sagen, rücksichtsvoll oder sensibel, das kann man also nicht erwarten. Und der zweite Teil, also diese Fortsetzung, hat mit dem Dante-Film, und daran sieht man im Grunde genommen die Qualität des Dante-Films, verhältnismäßig wenig gemeinsam. Außer diese Grundstory, dass das Militär irgendwelche genetisch veränderten Piranhas entwickelt hat, gibt es dort keine Gemeinsamkeiten. Im Gegensatz, der zweite Teil orientiert sich viel stärker an der Weiße Hai. Versucht auch, so eine Geschichte aufzubauen. Da gibt es hier den Polizeichef, da gibt es dessen Frau, die getrennt ist, da gibt es einen jugendlichen Sohn, der gefährdet ist. Das ist alles wie 1:1 abgekupfert aus Jaws. Das ist hier in dem Piranha von Dante überhaupt nicht so. Deshalb gefällt mir der Dante sehr gut in seiner ja klassischen B-Picture direkten Form, ohne großes Heckmeck, ohne emotionale Übertreibung. Selbst als die kleine Tochter vom Hauptdarsteller mal in Gefahr ist, wird daraus kein emotionaler Bombast gemacht. Alles bleibt irgendwie ganz schnell. Auch dieser komische Typ, der natürlich am Ende an der auch hier wieder existiert, der natürlich nicht wahrhaben will, dass da irgendwelche gefährlichen Tierchen kommen, weil er ja seine Geschäfte sonst in Gefahr sieht. Den natürlich als Bürgermeister ja auch in Jaws gibt. Den gibt's hier auch. Aber der ist so eine lächerliche Figur schon optisch, dass man den in Piranha gar nicht so ernst nimmt. Das Ganze hat eben nicht diese Ernsthaftigkeit. Das ist in der Fortsetzung, im Sequel, die ja witzigerweise von James Cameron Regie geführt wurde, bis auf den letzten Schluss, da wurde er dann rausgeworfen. Und damit schließt sich auch wieder der Kreis, von dem du eben gesprochen hast, denn diese Fortsetzung ist eine italienische Produktion. Du hast eben ja von der Barbara Steele erzählt, und der Bava und ähnlichen Leuten mitgespielt hat. Und hier und gleichzeitig zu dieser Fortsetzung von Piranha entstand dann auch noch das Fluss der Kaimane oder des Riesenkrokodils von Sergio Martino, der auch auf diesem Weißen Hai-Trip langläuft. Und dann gibt's noch den Film L'ultimo squalo, das ist der letzte Weiße Hai, den es von Enzo G. Castellari gibt. Und an dem Sergio Martino-Film wiederum hat Roger Corman auch mitproduziert. Kurz und gut, die Jungs haben damals dieses Weiße Hai-Franchise ganz ordentlich ausgebeutet. Und an der Kinokasse hat ihnen das durchaus recht gegeben. Auch wenn die Qualität, ganz klar gesagt, an den Dante Piranha nicht daran kommt, der für mich auf dieser Ebene der beste Film aus dieser Ebene ist. Genau, also es wurde dann zwischenzeitlich auch noch, glaube ich, noch einen Schritt schlechter. Da gab es dann auch 95 die Rückkehr der Piranhas. War, glaube ich, nur fürs Fernsehen inszeniert. Dann kamen wahrscheinlich die negativen Höhepunkte, hatte gar nichts mehr mit der Ursprungsgeschichte zu tun, aber so Mega Piranha und Piranha Conda, letzteren hat sogar Michael Madsen mitgewirkt, aber man musste erst noch ein paar Jahre warten, bevor es dann wieder meiner Meinung nach deutlich besser wurde mit dem Piranha 3D von Alexandre Aja von 2010 und dessen wiederum qualitativ nicht mehr ganz so tollen Nachfolger Piranha 3 Doppel-D, der aber immerhin noch ein paar hübsch ironische Anspielungen hatte, was vor allen Dingen die Rolle von David Hasselhoff als himself und in seiner Verarsche seiner früheren Baywatch-Tätigkeit sich widerspiegelte. Wie fandet ihr so die neueren Streifen zum Thema, David? Okay, also ich kann ja letzt leider keinen Vergleich zu den Originalfilmen herstellen, weil ich sie leider nicht kenne. Ich hoffe mal, Giordano wird mich dafür dann nicht auf den Sinistrange lynchen. Kannst du also, ja nachholen. Brauchst eigentlich nicht hingehen. Verdammt. Das ist schon aus. Ich glaube auch. Nee, also ich kenne die beiden 3D-Filme und fand die beide recht unterhaltsam, wenngleich der erste natürlich besser war. Alexandre Aja kennt man ja auch schon von der härteren Gangart seiner Filme, die er auch hier durchaus an den Tag legt, wenngleich es wahrscheinlich aufgrund, ja, also hier ist halt ja mehr ein Fun-Faktor mit drin, während seine anderen Filme ja doch eher ernsthafter Natur sind. Und ja, also mir hat es also durchaus auch Spaß gemacht, die Filme definitiv anzugucken. Also Teil 2 ist halt noch eine ganze Ecke trashiger als Teil 1. Was ich an Teil 1 so besonders fand, dass ich im Kino saß und da ging es auch meinem ganzen Freundeskreis so, dass man schon gewisse Erwartungen hatte, aber die in Richtung Fansblätter so übertroffen wurden, weil man doch noch nicht darauf eingestellt war, so viel in einem Kinofilm zu haben. Klar hat man jetzt viel Saw dazwischen und diese ganze Torture-Pornwelle und das, und irgendwann ein paar Jahre später haben wir ja noch viel mehr gesehen in Evil Dead, was Gewalt mittlerweile wieder alles machen darf für eine FSK 18, ohne dass indiziert oder verboten wird. Aber der war, fand ich, so herzerfrischend überdreht, ja, dass da konnte auch ein anderer guter Film, Chuck und Dale vs. Evil, der war ja auch in eine Richtung ein bisschen mehr als üblich gezeugt wird, aber nicht annähernd so viel wie der vom Aja. Es war auf alle Fälle auch für viele auch im Foren, im Internet angelesen hat, durchaus ein Wunder, dass der Film halt wirklich ungeschnitten gekommen ist. Aber ich finde, dass Aja aber das ganz gut verstanden hat. Also im Grunde genommen hat der, definitiv, soll ja der Piranha Aja sich, also ein Remake des Dante Piranha sein. Und wenn man das jetzt mal storytechnisch vergleicht, von den Figuren, von dem Anlass, von den Gründen, warum die Piranhas überhaupt so sind, kann man erstmal sagen, nee, die haben eigentlich nichts miteinander gemeinsam. Aja lässt eigentlich alles weg. Aber was Aja verstanden hat, und das ist ja genau der Punkt, dass sich der Dante Piranha nicht ernst genommen hat. Der Dante Piranha hat sich genauso wenig ernst genommen wie der Aja Piranha. Beide auf ihre Art und Weise. Der eine ist eben von 1978, der andere ist von 2010. Die Tricktechnik ist riesig unterschiedlich. Aber beide Filme sind im Grunde genommen auf eine gewisse kurzweilige Unterhaltung angelegt, aber nicht blöd. Irgendwo blöd, aber nicht blöd im doof Sinne, sondern so, dass es Spaß macht, aber man irgendwie im Hintergrund, ja, man ist sympathisch, ja. Auch die Figuren ich meine, allein die Tatsache, dass beim Aja Piranha am Anfang der Richard Dreyfuss, der bekanntlich in Jaws da den Obertypen gespielt hat, erstmal als erster drauf geht, also das ist eine Art Humor, ja, die auch einfach intelligent ist. Der geht das schon. Ich meine, die erwartet natürlich auch eine gewisse, die setzt natürlich auch eine gewisse Kenntnisse voraus, ja, aber das macht es ja auch. Und als verrückter Wissenschaftler hier unseren Knaben aus Zurück in die Zukunft zu besetzen. Christopher Lloyd. Ja, genau, Lloyd, ja. Das ist einfach, also das ist einfach stimmig. Da merkt man, dass der Aja das verstanden hat, was in dem Dante Piranha drin ist. Während dieser fliegende Killer-Piranha-Fische einfach zum Beispiel, um nochmal auf diesen zweiten Film zurückzukommen, seine Möglichkeiten gar nicht ausnutzt. Ich meine, wenn ich schon Piranhas habe, die über Land fliegen und die Leute dort anknabbern können, ist auch keine schlechte Idee. Ich meine, kann man ja machen. Ich meine, think big, also immer schön groß. Aber ey, es gibt in dem gesamten Film keine einzige spannende Situation. Die greifen dann irgendwie nur an. Also wirklich die beste Szene, das ist alles den gesamten Film wert, muss ich sagen, ist, wo diese gesamte euphorisierte Gästeschaft in dem Hotel zum Strand läuft, weil es heute darum geht, möglichst viel Fisch zu fangen und alle sagen, gebt uns Fisch, gebt uns Fisch. Und die Piranhas, die fliegen, sind schon wie so eine Flugformation in Angriff. Und das ist tatsächlich so ein, muss man allerdings sagen, unfreiwilliger Humor, denn der Film nimmt sich ja doch leider viel zu ernst, der aber tatsächlich diese Szene hebt diesen Film über das totale Vergessen tatsächlich hinaus. Kurze Frage, Tittenfaktor in den Originalfilmen ist garantiert nicht so wie in den... Aber der ist übrigens bei Dante für 1978 gar nicht schlecht, also der Tittenfaktor ist der war aber bei Corman allgemein für die Zeit halt schon recht hoch, beim Piranha gar nicht so sehr, da gibt es noch ein paar andere, beim Hollywood Boulevard, da wird in den 60ern ist da viel, sowieso schon viel mehr viel Zeigefreude. Der Tittenfaktor ist in der Fortsetzung größer, der ist aber blödsinnig. Das Problem ist, du merkst bei der Fortsetzung, dass der sich eben nicht richtig einig ist. Bei Dante gibt's Humor und Horror und das schön gemischt, so ähnlich wie bei Aja, aber bei Fortsetzung vom Cameron oder wie der andere Typ heißt, Onitis oder so, muss ich jetzt nachlesen, der das produziert, geschrieben und dann hinterher die Regie dann von Cameron übernommen hat, dort, der kann sich nicht entscheiden. Der macht auf der einen Seite so ein Drama, da gibt es so einen behinderten Fischerjungen und sein Vater, und wenn dann der behinderte Fischerjunge von den Piranhas angeknabbert wurde, dann will er den Tod haben und so, das ist völlig überzogen dramatisch. Dann auf der anderen Seite im Hotel gibt's nur die üblichen aus Italo-Sex-Klamotten bekannten Schwachköpfe. Da gibt's dann die promiskuitive Alte, die nichts Sehnlicheres sucht, als irgendjemanden für die Nacht zu finden, obwohl sie hässlich ist wie die Nacht. Dann gibt es irgendein so ein verhuschtes Pärchen, was irgendwie völlig bekloppt ist, und dann gibt's so einen stotternden Koch, man muss wirklich sagen, dass man sich überhaupt traut, aus so einer Figur zu machen, stotternden Koch, der sich natürlich von zwei hübschen, barbusigen Mädels völlig verarschen lässt. Also das ist so trächtig idiotisch, dass das wieder gleichzeitig zu dieser dann wieder sich so ernst nehmenden Geschichte um irgendwie den jugendlichen Sohn, der draußen in Gefahr ist, also überhaupt nicht passt, der ist übrigens am allerwenigsten in Gefahr. Also der Film ist wirklich, das ergeht nur ausgesprochen schlecht. Also der mischt sozusagen so auch noch die italienische Sexklamotte, die ja Ende der 70er ja auch noch so ein bisschen Höhepunkt hatte, noch mit hinein. Und das passt einfach nicht.